Marzipan? Ja! Was ist die Mandeln? Ja. Viel zu trocken, ist doch viel zu trocken, Mensch, ist genau. Ja, was können wir da machen? Ah, hier, ihr da, bringt mal den Rest holen, ich ja. Ne, komm. Und rührt mal den Hüllsteinpulver. Aber den haben sie alle schon. Und immer schön rühren, rühren. Ja, Mandeln im Hüll. Dieses Mal nicht mehr dabei gewesen. Weil ich wohl gehört habe, in der Pause wollte ich noch ein bisschen rumgehen. Aber alle in den Sachsen haben ich. Freunde und Verteidiger der Feste, ich muss euch um eure Aufmerksamkeit in freudiger Sache bitten. Leute, kauft Ratten! Es reicht! Oh, Kommandant. Ja, es gibt noch freudige Ereignisse. Gerlinde Heinemann und Björn Olsen haben sich, wie ihr alle wisst, in dieser Feste kennen und lieben gelernt. Hört, Männer! Und sie haben mich gebeten, sie zu trauen. Ja, die Festtafel ist vorbereitet. Ole, gib das Signal. Alle, die hier sind, unterliegen seit 3 Jahren einer harten Belagerung. Ja, ich weiß, viele unserer Männer wurden zu Grabe getragen. Umso mehr sollten wir einen Tag wie den heutigen feiern. Kniet nieder. Meine Soldaten. Hab Hunger! Wollt ihr Gerlinde und Björn den schönsten Tag ihres Lebens verderben? Wenn es sein muss, auch das mehr! Ole! Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau, bis dass der Tod euch scheidet.